SWR 2. Der Fluch der Remix-Kultur. Einige Bemerkungen über Glanz und Elend des DJ-Kultes. Am Mikrofon ist Harry Lachner. Seit Ende der 80er Jahre folgte die Popmusik einer neuen Strategie, bestimmte Songs in immer neuen Versionen auf den Markt zu bringen. Es war die Zeit, als eine neue Figur auftrat, der DJ als Remixer. Er stellte sich gleichwertig neben den Popmusiker, prägte jetzt die Musik anderer Künstler und unterwarf einen Popsong der jeweiligen Ästhetik bestimmter Stile, die auf der Clubszene entstanden waren. Die Stücke wurden angepasst. Eine Single erschien nicht mehr nur mit dem Albummix seines Künstlers, sondern zugleich in mehreren Überarbeitungen. Als House-Mix, als Ambient-Mix, als Drum-and-Bass-Version. Das Stück wurde so aufbereitet und modifiziert, dass es die Bedürfnisse oder Vorlieben aller möglichen Plattenaufleger in Clubs erfüllen konnte. Nach der Stilexplosion der letzten Jahre bzw. ihre immer schnellere Abfolge konkurrierten viele Stilarten gleichzeitig miteinander. Was liegt also für die Industrie näher, als einen Song für alle Stilsegmente und damit auch sämtliche Publikumssegmente zurecht zu modellieren? In letzter Konsequenz stellte diese Strategie die Idee einer endgültigen, vom Musiker autorisierten Endabmischung im Studio in Frage. Und damit auch die Idee eines Originals. Die Impulse für diese Entwicklung kamen bereits in den 70er Jahren aus den Clubs und Diskotheken, wo DJs nicht mehr nur wie früher einfach nur Platten auflegten, sondern anfingen, diese zu bearbeiten, mit anderen Musikstückchen zu mischen, zu scratchen. Es war die Frühzeit des Hip-Hop und hier war die Platte nur mehr Rohstoff für die Geschicklichkeit des DJs. Egal aus welcher Zeit die Platten auch stammten. Der Kult erreichte da einen Höhepunkt, wo die DJs aus der Anonymität heraustraten, eigene Stilformen kreierten und selbst zu Stars wurden. Es ging so weit, dass von den Albumabmischungen nur mehr nur ein Sample, ein Zitat einer Strophe oder der mehr oder weniger ferne Klang einer Stimme übrig blieb. Wie im Fall von Jackie Strength von Tori Amos. Yeah. Vorteile für die Musikindustrie liegen auf der Hand. Das Clubpublikum, das sich zum Beispiel auf House-Musik kapriziert hat, würde wohl nie ein reguläres Album von Tori Amos kaufen. Aber den einen oder anderen Song als House-Mix zu veröffentlichen, hilft, ihren Namen auch in diesem sogenannten Marktsegment populär zu machen. Hier nun die Albumversion desselben Stückes. Es geht hier nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, ob diese oder jene ausdifferenzierten Clubbeats jetzt besser sind als andere. Ich will kein Urteil fällen, ob ein Song besser oder schlechter wird, wenn er jetzt in den Clubs tanzbar und konsensfähiger gemacht wird. Das kann und sollte man auch pauschal gar nicht bewerten. Es geht nur darum, einige Symptome aufzuzeigen. Denn bisher bewegen wir uns ja noch allein in der Popmusik, irgendwo im Gestrüpp ihrer Regeln und Marktmechanismen. Eine der neuen Regeln lautet mittlerweile, der DJ ist wichtiger und kreativer als derjenige, der den Song geschrieben, arrangiert und aufgenommen hat. Einer der Ursprünge dieser Remix-Kultur ist in den Dub-Versionen des jamaikanischen Reggae zu finden, wo es Usus war, auf der B-Seite einer Single den Song in einer experimentellen Dub-Version zu veröffentlichen. Diese Dub-Versionen reflektierten die Praxis der DJs, bei ihren Live-Auftritten mit den sogenannten Sound Systems mit dem Klang zu spielen, plötzlich eine Gesangsstimme abzubrechen, nur noch den Bass stehen zu lassen und verschiedene Effekte wie etwa extremen Hall einzusetzen. Diese Strategie hat sich auch der New Yorker Bassist und Produzent Bill Laswell zu eigen gemacht bei seinen Bearbeitungen von Aufnahmen der Sängerin Susan Daheem, bei Lily Boniche oder auch bei Bob Marley, dessen Stimme in den Remix-Fassungen fast gar nicht mehr zu hören ist. Übrig bleiben wie von fern herangewehte Background-Fragmente. Musik. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass einige der neuen Elektroniker fertigen Stücken ganz neue Aspekte abgewinnen können, sie zu neuen, eigenständigen Stücken machen können. Allerdings findet man die nicht in der Hitparade, auch nicht in den Mainstream-Clubs. Es ist Musik, die nicht für MTV oder andere Musikvideokanäle taugt. Der experimentelle Remixer ist eher im digitalen Underground zu Hause. Es sind Musiker wie DJ Spooky, Otomo Yoshihide oder Merzbau, die sich auch ernsthaft mit der Geschichte der Musik konkret auseinandersetzen. Mittlerweile aber werden nicht nur Popsongs bearbeitet, DJs und Remixer greifen inzwischen alte Jazzstücke auf, die sich dem tanzbaren Beat zu unterwerfen haben. Solange sich die Remixer in ihrem eigenen Popfeld bewegen, kann ja nichts schiefgehen. Mittlerweile aber wird ihr Zugriff auf den Jazz immer dreister. Und er zeugt meistens von einem kompletten Missverständnis dessen, was den Jazz ausmacht, den alten wie den neuen. Die Rede ist hier nicht von einer kreativen Zusammenarbeit eines Jazzmusikers mit einem DJ, wie das etwa der Gitarrist Derek Bailey geschafft hat, oder die zunehmende Zahl an DJs und Elektronikern in einem Improvisationskontext, wie bei Hurricane beispielsweise. Nein, ich meine den Remix alter Jazzklassiker, wie ihn die Traditionsfirma Verve in Auftrag gegeben hat. Bislang glaubte ich naiverweise noch daran, dass eine solche Firma sich um den musikalischen Nachlass verstorbener Künstler wie Billie Holiday, Sarah Vaughan oder Ella Fitzgerald in deren Sinne kümmert. Die CD Verve Remixed macht allerdings definitiv Schluss mit solchen, zugegebenermaßen romantischen Illusionen. Was sich heute nicht mehr wehren kann, wird gnadenlos verlauncht. Nun gibt es etliche Stücke in der Jazzgeschichte, die quasi unantastbar sind. Strange Fruit von Billie Holiday etwa, ihr Song über die Lynchpraxis in den USA. Alles an diesem Stück ist perfekt, mit Billie Holidays Phrasierung zwischen Trauer und Aufbegehren, ein Text zwischen Poesie und Anklage, ein dramaturgisch geniales Arrangement zwischen Intensität und Stille. Die Firma Verve hat diesen Song einem Musiker gegeben, der diesem Stück erfolgreich alles ausgetrieben hat, was seine zutiefst verstörende Wirkung ausmacht. Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern. To drive. Strange Fruit im ahnungslosen Remix von Tricky. Offenbar war diese Sammlung mit Remixen erfolgreich genug, dass die Firma Verve gerade eine weitere Folge davon veröffentlicht hat. Dass der nächste Schritt in der Kultur oder Unkultur des Remixes darin bestehen würde, dass man sich der klassischen Musik annimmt, war abzusehen. Und immerhin liefern zeitgenössische Komponisten wie Pierre Ory selbst die Impulse, wenn sie ihre älteren eigenen Stücke elektronisch neu bearbeiten. Mittlerweile gibt es Remix-Versionen einiger Werke von Steve Reich, Frederik Schewski oder der Musikkonkret-Komposition Persepolis von Yannis Xenakis. Wenn das Stück Persepolis des griechischen Komponisten Yannis Xenakis auf einer CD 9 Remixe enthält, dann sind dies meist individuelle Weiterungen der Originalkomposition. Auf gewisse Weise auch Neuinterpretationen, die sich aber jetzt nicht am Notentext orientieren, sondern an einer einmaligen Aufnahme der Komposition, deren Klangereignisse und Strukturen neu reflektiert werden. Der Unterschied zur gängigen Praxis der Remixe liegt darin, dass hier nichts Gutierbarer gemacht wird, dass nicht mit einem möglichen Marktsegment kokettiert wird, also mit einem Publikum, das alles auf Popbeats nivelliert haben möchte. Persepolis, sein Elektronikstück, bietet den jungen Adepten der Musik konkret eine Plattform, ihre eigenen Ideen und eigenen Klänge vorzustellen und die direkte Verbindung zu Xenakis als Inspirationsquelle offenzulegen. Persepolis in oder nach der Bearbeitung von Zbigniew Karkowski. Ein interessanter Fall ist Pierre Ory, nicht nur wegen seiner elektronischen Kompositionen und seiner Zitat- und Montagequalitäten, sondern weil er bereits 1970 mit der Rockband Spooky Tooth gearbeitet hat. Für das Werk A Ceremony schickte ihm die Band ihre Aufnahmen, Ory addierte elektronische Klänge, veränderte die Struktur der Stücke. Also hatten wir es eigentlich hier bereits mit einer Frühform des Remix zu tun. Seine Nähe zur populären Musik fand dann ihren reichlich ironischen Ausdruck im Stück Psyche Rock. Just dieses Stück liegt jetzt in etlichen Remix-Versionen wieder vor, neu inszeniert von einer Reihe von Musikern wie Fatboy Slim, William Orbit oder Funky Porcini. In gewisser Weise könnte man diese Arbeiten auch als eine Art Danksagung interpretieren. Man gibt dem Meister alte Anregungen, Strategien und Klänge in neuer, mutierter Version zurück. watch, you join in. Bend it, watch, you join in. Bend it, watch, you join in. Bend it, watch, you join in. Bend it, watch, you join in. Bend it, watch, you join in. Bend it, watch, you join in. Pierre Auris Psyche Rock, modifiziert von Cold Cut. Soweit zur Gegenwart. Warum also nicht in die Vergangenheit gehen? Christian von Boris kam nun auf die Idee, jüngere Komponisten und Elektroniker Claude Debussys Prélude à la Prémédie d'un Faune verarbeiten zu lassen. Anders als bei den Verarbeitungen des Jazzarchivs zeigte von Boris allerdings ein besseres Gespür für die Auswahl der Bearbeiter. Mit dem Ergebnis, dass dabei eigenständige Stücke entstanden sind, bei denen der alles nivellierende Idioten-Groove keine Rolle spielt. Stattdessen hören wir unterschiedliche musikalische Reflexionen über Debussy, dessen Gamelan-Einflüsse oder über die literarische Vorlage zu diesem Klassiker des Impressionismus. Unter anderem wirkten hier die Komponisten Pierre Auri und Alvin Lussier mit. Hier liegen die neuen kreativen Möglichkeiten für einen Remix im Aufgreifen und Weiterspinnen von Ideen. Der Remix als künstlerische Strategie hat nur Erfolg, wenn er innerhalb einer neuen musikalischen Form einige wesentliche Fragen aufwirft. Zum Beispiel die Frage nach der Autonomie der Zeichen oder dem Original in Zeiten der perfekten Duplizierbarkeit, die Frage nach der Beziehung zwischen Vorlage und eigenen ästhetischen Ansprüchen. Es funktioniert jedenfalls nicht, wenn es nur darum geht, ein fremdes Werk lediglich einer sowieso schon allseits bekannten Stromlinienästhetik zu unterwerfen. Das waren einige Anmerkungen zu Glanz und Elend der Remix-Kultur. Am Mikrofon war Harry Lachner.